Ich bin glücklich, diesen heutigen Tag in der Stadt erleben zu dürfen, von der die große Erhebung des deutschen Volkes ihren Ausgang nahm. Und ich bin glücklich, diesen heutigen Tag erleben zu können, an dem ihren Ausgang nehmen wird, auch wieder eine neue deutsche Kunst.